بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. Wir haben voriges Mal begonnen, die Aussagen von Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala zu rezitieren oder zu zitieren, die Aussagen von Imam Ibn Hazm über die Sufis. Barakallahu fikum. Wir sind angekommen bis zu den Worten, wo er sagt, Abu Siyah, einer der berühmten Ulema der Sufis, Abu Siyah sagt, es ist nicht erlaubt, das Fleisch von Ahlul Kitab ist nicht erlaubt, es ist haram. Ja? Er benutzt da seine eigene, wie sagt man das, seine eigene Logik. Er sagt, das Fleisch von Ahlul Kitab ist nicht erlaubt. Und Abu Bakr radiallahu anhu, hat einen großen Fehler begangen, als er gegen die Murtadin gekämpft hat. Ja? Und die Sahaba, die gegen diesen militärischen Angriff waren, ja? Die waren in Recht und Abu Bakr war in Unrecht. Ja? Erstens, was will er damit sagen? Ja? Er will ja damit eine Schubha geben. Eine Schubha. Dass bei der Bekämpfung der Murtadin gab es zwei Meinungen. Ikhtalaf al-Ulema. Ja? Kampf gegen die Murtadin in Zeit von Abu Bakr. Es gab Meinungsverschiedenheit unter den Sahaben. Abu Bakr war dafür, dass man sie bekämpft, und Omar und die anderen waren dagegen. Ja? Aber in Wirklichkeit gibt es da keine Meinungsverschiedenheit. Warum? Weil alle haben sie bekämpft. Omar radiallahu anhu war eine bestimmte Sache, vielleicht nicht ganz, ist ihm nicht sofort eingefallen. Oder sie waren nicht, wie sagt man das, unklar sozusagen. Ja? Es gibt einige Unklarheiten, oder nicht? Zum Beispiel, jetzt geschieht irgendwas, nehmen wir an, irgendwas geschieht jetzt in Syrien. Irgendwas passiert jetzt, irgendwas Großes passiert in Syrien. Und du bist hier und sagst, ja, ehrlich gesagt, ich kann darüber nicht urteilen. Warum? Weil ich kenne nicht die Einzelheiten dieser ganzen Geschichte. Ja? Aber jemand anderer, der ist, wie sagt man das? Er ist klüger, er hat mehr Ilm, er hat mehr Tawfiq von Allah subhanahu wa ta'ala. Tawfiq von Allah. Er sagt, die Sache ist klar und deutlich wie die Sonne, Habibi, da gibt es nichts unklar. Also, und dann sagt er, subhanallah, ja, schau, du hast recht. Deswegen sagt Omar radiallahu anhu, ja, als ich mit Abu Bakr darüber gesprochen habe, ja, Abu Bakr hat mich dazu, wie sagt man das, motiviert, ja, dass wir sofort gegen die Murtadin kämpfen. Er hat mich dazu motiviert. Weil Omar hat logisch gedacht. Die Leute sagen, la ilaha illallah. Ja, dass diese Kerl nicht zahlen. Man muss schon diskutieren, mit ihnen reden und so weiter und so weiter. Abu Bakr sagt, Wallahi, ich werde sie bekämpfen. Auch für einen Iqal, so ein Schnur, womit man Kamele bindet. Wenn sie in der Zeit des Propheten eine Schnur gegeben haben, ja, und jetzt wollen sie nicht geben als Zakat, deswegen werde ich sie bekämpfen. Was soll das? Der Prophet stirbt und mit ihm sterben die Gesetze des Islams? Oder was? Nein, Wallah, die Gesetze bleiben bis Yom al-Qiyamah. Mit dem Tod des Propheten ist die Offenbarung zu Ende. Das bedeutet, dass auf diese Religion ist mit dem Tod des Propheten vollständig geworden, komplett. Und da gibt es keinen mehr, der irgendwas verändern kann. Wegen Zekah. Die Leute in unserer Zeit haben den ganzen Ding verändert und verlassen und verfälscht. Und du darfst nichts sagen. Sonst werden sie dich gleich hier für einen Extremisten erklären. La hawla wa la quwwata illa billah. Auf jeden Fall, was will dieser Sufi? Er sagt, Abu Bakr hat einen Fehler gemacht, indem er gegen die Murtadin gekämpft hat. Ja? Und die Sahaba, die dagegen waren, die waren im Recht. Und er war in Unrecht. Warum? Damit du glaubst, ja, der Kampf gegen die Murtadin. Bei dieser Sache gibt es Meinungsverschiedenheit. Sogar am Anfang des Islams, bei den ersten Generationen. Warum? Weil die Sufis in diesem Falle sind schlimmer als alle Arten der Murtadin. Ja? Was passiert mit ihm? Er mit dieser Aussage gibt er eine Schubha den Muslimen, dass sie sich untereinander teilen in zwei Gruppen, wenn es sich um die Munafikin geht. Ja? Wenn es sich um die Munafikin handelt, dass wir uns in zwei Gruppen trennen. Dann sagst du, ja, Habibi, sogar bei den ersten Muntadin gab es Meinungsverschiedenheit. Wer sagt das? Das ist eine Shubha, das ist eine Aussage, die Gegenteil von der Wahrheit ist, subhanallah. Gab es einen der Sahaba, der nicht in den Kampf gegangen ist gegen die Murtadin? Kein einziger. Abu Bakr hat alle Sahaba mobilisiert, die ganzen muslimischen Armeen hat er mobilisiert, dass sie gegen die Murtadin kämpfen, genauso wie sie gegen Römer und gegen Perser gekämpft haben. Alle, außer natürlich diese eine Gruppe, diese eine Kampfeinheit, diese eine Truppe von Usama bin Zaid, die der Professor persönlich zu den Römern geschickt hat. Ja? Verstehst du mich? Die Sahaba haben ja gekommen zu Abu Bakr, haben gesagt, ja, Amir al-Mu'minin, ja, Abu Bakr, bring diese Gruppe von Usama bin Zaid, ja? Bring sie wieder zurück nach Medina, weil das arabische Halbinsel, die meisten haben den Islam verlassen. Und wir brauchen militärische Unterstützung und Stärke. Abu Bakr sagt, subhanallah, eine Truppe, die der Prophet geschickt hat, gegen die Römer zu kämpfen, ich soll sie zurückbringen? Nein, wallahi, ich werde sie niemals zurückbringen. Sie sollen diese Aufgabe erfüllen, die ihnen der Prophet gemacht hat. Und wir, die in Medina geblieben sind, und Mekka und Taif, wir werden inshallah mit den Murtadin, Musaylima, Kazzab und wer noch? Abul Aswad al-Ansi und die Imanius Zeka, die Zeka nicht zahlen wollten, und andere Gruppierungen, die den Islam verlassen haben. In unserer Zeit, was ist mit den Murtadin in unserer Zeit, mit den Kuffar? Wie viele Gruppierungen gibt es bezüglich denen? Ja? Bezüglich der Murtadin, wie viele Gruppierungen unter den Muslimen oder in der islamischen Umme, wie viele Gruppierungen gibt es bezüglich den Abtrünnigen oder die Munafikin? Ja? Ja? Allah subhanahu wa ta'ala fragt die Muslime. Ja? Also das ist eine Frage, eine Ta'ajjub nennt man das. Ja? Ta'ajjub bedeutet, dass du fragst und wunderst dich. Wie zum Beispiel, wenn jemand Kufr begeht. Ja? Einer kommt und sagt, der Mond hat sich nicht gespalten in zwei Hälften. اقتربت الساعة وانشق القمر. Du kommst und sagst, nein, der Mond hat sich nicht in zwei Teilen gespalten, da ist irgendwas anderes. Und du sagst ihm, hast du Kufr begangen? Nicht, dass du ihn fragst, hast du Kufr begangen, sondern eine Frage des, wie sagt man das, Ta'ajjub, du wunderst dich und sagst, du hast wirklich Kufr gemacht? Ja? Wenn du sagst, hast du wirklich Kufr gemacht? Das ist das gleiche wie, wenn du ihn fragst, du hast Kufr gemacht? Ich glaube das nicht. Wie der eine aus Surat al-Kahf, wo er sagt, أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ. Hast du denn wirklich Kufr gemacht in denjenigen, der dich aus Erde erschaffen hat? Ja? Das ist Sual Ta'ajubi oder Istifham, die Ta'ajub. Dass du dich fragst, ja, dass du jemanden etwas fragst, aber nicht, dass du ihn fragst, sondern dass du dich wunderst, dass er das gemacht hat. Du bestätigst das. Ja? Du bist wirklich Kafir geworden. Du triffst jemanden, er trägt Kreuz. Er hat mit uns in der Moschee gebetet. Aus. Du triffst ihn auf der Straße, er trägt Kreuz. Du wirst ihm sagen, du bist wirklich Kafir geworden? Er sagt, nein, nein, bin ich nicht. Sagst du, nein, ich habe dich gar nicht gefragt, ob du es bist. Du bist einer. Aber ich frage dich auf so eine Art und Weise, ich wundere mich. Bist du wirklich Kafir geworden? Ich weiß, dass du Kafir geworden bist, weil du trägst ein Kreuz. Wärst du ein Muslim, würdest du kein Kreuz tragen. Trägst du ein Kreuz, bist du ein Kafir. Verstehst du mich? Es gibt keine... Das Äußerliche. Ja? In unserer Zeit, wegen dieser Shubha, wenn es sich um Munafikin handelt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَتَيْنِ. Was ist mit euch, dass ihr euch bezüglich der Munafikin in zwei Gruppen gespalten habt? Subhanallah, ist ihr Hal, wie sagt man Hal? Zustand. Ist der Zustand der Munafikin nicht offensichtlich, dass ihr euch untereinander in zwei Gruppen trennt? Ist der Hal der Kuffar in unserer Zeit nicht offensichtlich? Wenn ich von Kuffar spreche, dann meine ich die sich zum Islam bekennen. Von den anderen diskutieren wir überhaupt nicht. Weil derjenige, der diskutieren möchte ob Juden und Christen Kuffar sind oder nicht, die sind automatisch für uns Kuffar. Ha? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Diejenigen, die mit uns diskutieren wollen über die Muschrikin, dessen Schirk offensichtlich ist, ha? Die wollen mit uns diskutieren, oh, sind sie oder sind die, die diskutieren wollen, die sind automatisch Kuffar. Weil bei dieser Sache gibt es keine Diskussion. Die Diskussion ist über abtrünnige Muslime, dessen Kuffer bei manchen Muslimen nicht deutlich klar ist. Ja? Jemand kommt und sagt, ja, aber diese Leute, die kämpfen für den Islam und die wollen den Islam helfen durch die Demokratie und... Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Bei manchen, sage ich, kann man ein Auge zudrücken, sozusagen. Ja? Ja? Allah subhanahu wa ta'ala wundert sich in der und sagt, was ist mit euch? Ihr trennt euch in zwei Gruppen bezüglich der Munafikin, obwohl ihr Zustand ist klar. Die Tawarit in unserer Zeit und ihre Armeen in unserer Zeit, ja, sind klar. Wie ist es möglich, dass wir uns bezüglich dieser Sache in zwei Gruppen trennen? Ja? Das ist eine gewaltige Schubha, die Sufis unter die Muslime reingeschmuggelt haben. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dann sagte Ibn Hazm, Rahimullah ta'ala, Abu Shu'aib al-Qallal sagt, sein Herr, er spricht über Allah subhanahu wa ta'ala. Bezüglich dieser Sache werden wir auch bei den Sufis in unserer Zeit Gruppierungen finden, die das bezeugen. Ja? Subhanallah, es ist schon komisch, dass die Sekten in unserer Zeit, damals waren sie, ihr Kufr war extrem. Ja? Ihr Kufr und Dalala war extrem. Wie ist denn der Kufr der heutigen Sufis in unserer Zeit? Unbeschreiblich. Zum Beispiel die bosnischen offiziell islamische Glaubensgemeinschaft. Sie sagen, wir sind Mezheb Hanafi. Ja? Und unsere Akida ist Ash'ari Maturidi. Ja? Mit sufistischen Traditionen. Versucht eine Verbindung zu machen zwischen Mezheb al-Hanafi, sufische Tradition der Sufis, und Mezheb Ash'ari und Maturidi. Was ist das für ein Mix? La hawla wa la quwwata illa billah. Unglaublich, derjenige, der so etwas ausspricht, ist der größte Jahil, den es gibt. Weil diese Sachen kann man nicht verbinden. Ganz besonders, wenn wir werden inshallah ta'ala dann später mit Allah erlaubt ist, die Aussagen von Imam Abu'l-Hassan al-Ash'ari, der Gründer von Mezheb al-Ash'ari, erwähnen, was er über die Sufi sagt. Ja, wie kannst du, das ist das gleiche, wie wenn du sagen würdest, ja, ich bin ein christlicher Muslim, ja, oder ich bin ein jüdischer Monotheist, ja, oder du sagst, ich bin ein kommunistischer Tawhid, Muwahid. Das sind Sachen, die kann man niemals verbinden. Es gibt keinen muslimischen Demokraten. Ja? Oder demokratischen Muslim. Das gibt es nicht. Entweder bist du ein Demokrat oder du bist ein Muslim. Ja? Diese zwei Sachen kann man nicht verbinden. Genauso, dass du sagst, ich bin ein Sufi und gleichzeitig Monotheist, das kann man nicht verbinden. Ja? Inshallah, wir sagen weiter. Abu Shu'aib al-Qalal, ja? Einer der großen Ulema des Sufismus, sagt, sein Herr hat einen Körper wie ein Mensch und er hat Fleisch und Blut und er freut sich und ist traurig und er wird krank und wieder gesund. So beschreibt dieser Abu Shu'aib al-Qalal, so beschreibt er Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Als wäre das ein Mensch. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Das sind Sufis. Schau auf der anderen Seite, die Asha'ira, die verleugnen alle Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Und nennen die Monotheisten, die auf Tawhid sind, die Akidah zu Tawhid haben, also diese Tawhid al-Asma'i wa Sifat, sie nennen die Monotheisten, die Muwahidun, die nennen sie Mujassimun, von Jism. Mujassim, einer, der Allah Körperteile zuschreibt. Mujassimun sind Kuffar. Sie beschreiben uns als Mujassimun. Was würden Sie dann sagen über diese Eigenschaft der Sufis? Was Sie über Allah sagen? Sie würden sagen, das sind Heretiker, das sind Murtadin und denen tut man mit einem Schwertschlag richten. La hawla wa la quwwata illa billah. Wie kann man dann Sufismus mit Mezheb al-Ash'ari zusammenbringen? Allahumma stan. Die Leute suchen was? Die Leute suchen ein Mezheb. Die Leute suchen einen Weg. Ja? Den sie in dieser Welt ohne Probleme gehen können. Ja? Alles passt. Die Finanzen sind gut. Ja? Geld passt. Wohnung passt. Auto passt. Du hast kein Auto, kein Problem. Du kommst auf Kredit. Wohnung kannst du nicht einrichten. Was weiß ich. Egal, Kredit, halal, gibt's Hoja, hat mir gesagt, Hoja, wir leben hier, wir dürfen machen. Es gibt eine Fetwa von irgendwem, von irgendeinem geisteskranken, anderem Hoja. Ja. Mezheb, dass man so betet und so, dass man so betet, dass man so macht im Gebet, dass man alle Pflichtgebete verrichtet in der Jama'a und noch dazu, dass man Sunna betet und dass man eventuell freiwillige Tage fastet. Ja? Es gibt eine Gruppe in unserer Zeit, die sind ständig unter Beobachtung von den Geheimdiensten, egal in welchem Land sie sich befinden. Ja? Warum? Weil sie freiwillige Gebete machen, weil sie freiwillige Fasten fasten, weil sie sich über die Lage der islamischen Umma interessieren, überall auf der Welt. Ja? Na, ich will nicht beobachtet werden, ich will nicht abgehört werden, ich will nicht, dass mein Telefon abgehört wird. Nein, ich suche mir einen Weg, die überall reisen dürfen. Ja? Die dürfen überall reisen. Die dürfen überall Dauer machen. Die Masjid, Jamaatul Tabligh zum Beispiel. Jamaatul Tabligh dürfen überall reisen. Ja? Und keiner sagt ihnen irgendwas. Keiner macht ihnen irgendwas. Die Sufis dürfen überall reisen, wohin sie wollen. Ja? Der größte Sheikh der Sufis in unserer Zeit, dieser Jufri, dieser Shaitan Mel'un aus Jemen, er darf überall reisen. Überall, mal ist er in Britannien, mal ist er in Amerika, mal ist er überall. Keiner sagt ihm irgendwas. Und er in seinem Lächeln. Na. George Bush, huwa mahallu da'wati, so sagt er. George Bush, bei ihm machen wir Dawa, er ist unsere, also bei ihm da machen wir Dawa. Und wenn man ihn über Bin Laden fragt, er sagt, eine kranke Person muss man heilen, und er macht so ein böses Gesicht gleich. Über einen Kafir redet er, Mashallah, Tabarakallah, und über einen Muslim. Auch wenn wir sagen, Bin Laden hat Fehler gemacht, Fehler dies, Fehler. Kann ein Muslim Fehler machen? Ja. Jeder Mensch macht Fehler. Aber ein Muslim ist ein Muslim. Und ein Muslim kommt ins Paradies. Ja? Und einem Muslim wird Allah subhanahu wa ta'ala verzeihen. Und wir bitten für jeden Muslim, dass Allah ihn verzeiht. Aber ein Kafir kommt in Jahannam. Und ganz besonders so einer wie George Bush oder Obama oder Bill Clinton oder was weiß ich was. Wir bezeugen das. Und sagen, wenn er so stirbt und Islam nicht annimmt, er ist hundertprozentig in Jahannam. Ja? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, nein, Bruder, Barakallahu fik, man darf nicht sagen, dass irgendwer in Jahannam kommt. Er ist ein Schwachkopf. Warum? So einer glaubt nicht an Koran. Er glaubt nicht an Koran. Er glaubt nicht an Allahs Worte. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna alladhina kafaru min ahlil kitab, wal mushrikine, wohin? Fi jannah, wal na'im, fi nari jahannam, khalidina fiha. Und noch sehr, sehr viele andere Ayat, die bezeugen. Und wo der Prophet s.a.w. sagt, La yasma'u bi Yehudiyun wala Nasraniyun walam yu'min illa kana min ashabin nar. Jeder, der von mir hört, egal ob ein Jude oder ein Christ, ja, wenn er von mir hört, es gibt einen Mann auf der arabischen Halbinsel, ja, er heißt Mohammed ibn Abdullah, er hat eine starke Armee, eine Armee von Löwen, ja. Welche? Abu Bakr und Ali, ja, und Omar und Bilal und Sa'd und Khalid und Abu Ubaidah. Er sagt, Jesus, Isa a.s., war Sohn von Maria, er war ein Prophet Gottes. Ja? Und er ruft dazu auf, dass man nur einen Gott anbetet, und er behauptet, er wäre auch ein Prophet und dass sein Name im Evangelium erwähnt worden ist. Ja? Und er behauptet über die Juden und sagt, Ya'rifune kema ya'rifunehu kema ya'rifune ebna'ehum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Juden, sie kennen ihn so gut, also Mohammed, sie kennen ihn so gut wie ihre eigenen Söhne. Wenn du einen Sohn hast, du weißt, wie er ist. Hat er schwarze Haare, hat er blaue Augen, hat er große Ohren, kleine Ohren. Deine Söhne, du kennst sie. Genau so kennen die Juden den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Er wird keine ganz lockigen Haare haben. Er wird auch keine glatten Haare haben, wie die Europäer. Oder ganz lockig, wie die, sondern etwas dazwischen. Ja? Er wird nicht groß sein und er wird auch nicht klein sein, sondern mittelmäßig. Ja? Er wird weiß sein, also eine schöne Hautfarbe wird er haben. Ja? Er wird schwarze Augen haben. Das Weiße wird ganz weiß sein und das Schwarze wird ganz schwarz sein. Ja? Er wird einen starken Bartwuchs haben. Er wird breite Schultern haben. Ja? Er wird gehen, so, also, mashallah, mit Kraft, als ob er Berg abgeht. Ja? Nicht so wie ein, ja? Wie die heutigen zum Beispiel. Heute, wenn du so gehst wie ein Kranker durch die Moschee und so, die nennen sie, mashallah, ist ein so schöner Akhlaq. Das ist nicht Akhlaq, das ist Nifaq. Er geht so, benimmt sich. Akhlaq bedeutet, dass du normal bist, subhanallah. Akhlaq bedeutet, dass du normal bist, dass du nicht spielst, schauspielst, so viele Filme gesehen. Ja? Nicht, dass du so gehst und auch nicht, dass du wie ein Kranker gehst, sondern dass du dich normal benimmst, subhanallah. Das bedeutet Akhlaq, dass du normal bist. Ja? Diese, wie kann man normal bleiben hier, Allahu mustan? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aywa, wo sind wir stehen geblieben? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sie kennen ihn so gut, wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Als der Prophet dann gekommen ist, Habibi, das war, das konnte man, das keiner konnte bestreiten, dass er der Prophet ist. Die haben ihn gesehen. Ja? Die haben den Propheten a.s.w. gesehen, als er nach Medina gekommen sind. Die sind absichtlich, haben sie Scham verlassen. Syrien und Palästina haben sie verlassen, sind nach Medina gekommen, weil sie in ihren heiligen Büchern gelesen haben, dass der Prophet kommen wird und wie er aussehen wird. Ja? Das ist jetzt eine andere, ganz andere Geschichte, inshallah, dass wir weitermachen. Manche Sufis sagen, Allah subhanahu wa ta'ala, ja? Manchmal spaziert er durch die Straßen. Ja? Und er sieht wie ein Verrückter aus und die Leute bewerfen ihn mit Steinen. Kleine Kinder bewerfen ihn mit Steinen. Ja? Warum? Wenn wir anschauen, werden wir sehen, dass manche Sufis, obwohl sie normal sind im Verstand, sie benehmen sich genauso. Sie ziehen dicke, schmutzige, zerrissene Kleidung und gehen auf den Straßen und benehmen sich wie Verrückte und Kinder bewerfen sie mit Steinen und machen Witze über sie. Aywa. So benehmen sich manche von denen. Ja? La hawla wa la quwwata illa billah. Ich kenne einen Sufi, einer, er behauptet, ich kenne ihn persönlich, er kommt aus meiner Ortschaft. Er sagt, seine Frau ist so, mashallah, auf einer hohen Derecha, sie schaltet das Licht aus, es ist dunkel, stockfinster. Und sie liest Koran. Allah hat ihr so ein Nur gegeben, dass sie in der Nacht sehen kann. Sage Allahu Akbar. Ja? Allahu Akbar. Ja? Vielleicht ist sie ein US-Soldat, hat so eine Nachtsichtgerät. Ja? Schau lieber. Unglaublich, er behauptet das. Dieser Mann, la hawla wa la quwwata illa billah. Vielleicht hat er sich nie in seinem Leben gebadet. Das ist nicht zu überrichten, wenn er da ist. Ja? Er trägt Kleidung. Ja? Schaut, Habibi, das ist eine gefährliche Sache. Er glaubt, das ist Ibadah. Er trägt so eine Afghaniya. Ja? Sie ist so dick wie eine Decke. Diese Decke zum Schlafen. So dick ist sie. Hose aus diesem Material. Und so eine Afghaniya aus diesem Material. Sieht aus wie ein Pelz. Ja? Er macht das absichtlich. Ja? Und er hat einen Stock. Er trägt einen Stock, weil Stock ist Sunna und Stock ist eine Art. Das ist kein Stock, das sieht aus wie ein Baseballschläger. 2 Meter lang. Und er trägt das und kommt und benimmt sich so und unglaublich, unglaublich. All das, die glauben, das ist Ibadah. Das ist Ibadah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Deswegen lesen wir auch diese Sachen, dass jemand nicht auf die blöde Idee kommt und sagt, ja, die Sufis haben eine schöne Seite. Sie haben keine schöne Seite. Welche schöne Seite haben die Sufis? Wer will mir das sagen? Wenn es irgendwas gibt, dass du sagst, okay, die machen Zikr. Diesen Zikr, den sie machen, der ist Batil. Allah hat das nicht vorgeschrieben. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Wer eine Sache einführt in unsere Sache, was nicht dazu gehört, fa huwa radd, das ist was? Abgelehnt wird das, zurückgewiesen, das wird nicht gebraucht. La hawla wa la quwwata illa billah. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, und das, was diese Leute sagen, ist offensichtlicher Kufr. Ja? Ibn Hazm, rahimahullah, sagt dann danach, wisst, dass jeder, der in diesen Kufr geratet, ha, Jeder, der in diese Art von Kufr geratet, sich aber zum Islam bekämpft, der sagt, ich bin ein Muslim, aber diesen Kufr ausspricht, er ist entweder, seine Wurzeln sind bei den Sufis oder bei den Schia, bei den Rafida. Du wirst ihn niemals finden, dass jemand, der Ilm hat, der sich zu den Sahaban bekennt, oder zu den Imamen der Ahli Sunnah wal Jama'ah, der Ulema, der vier Imamen wie Abu Hanifa rahimahullah, oder Imam Malik oder Imam Shafi und so weiter und so weiter, er wird sich niemals zu diesen Leuten bekennen. Jemand, der solche Sachen ausspricht, entweder ist er bei den Sufis oder bei den Schia, la hawla wa la quwwata illa billah. Jetzt kommen wir inshallah ta'ala, dass wir, also er erwähnt viele Sachen und viele Aussagen der Sufis, aber wir haben keine Zeit, dass wir jeden dieser Ulema erwähnen, sondern wir, inshallah ta'ala, erwähnen von jedem etwas, damit das, was für euch wichtig ist, dass ihr euch diese Namen der islamischen Gelehrten merkt. Nicht die Namen der Sufis. Ja, das ist unwichtig. Vergiss die einfach. Ja? Wer sagt was gegen die Sufis? An erster Stelle haben wir erwähnt, wen? Imam Ibn Hazm. Rahimahullah ta'ala. Imam Ibn Hazm. Und es wäre nicht schlecht, wenn ihr, könnt ihr euch aufschreiben, inshallah ta'ala, ihr könnt nachschauen, wer war Ibn Hazm. Ja? Im Internet könnt ihr nachschauen. Ja? Ich lese jeden Tag, zum Beispiel auf Deutsch, Sachen in Wikipedia. Jeden Tag. Jeden Tag. Zum Beispiel gestern habe ich gelesen, was sagen die Europäer, ja, allgemein, was sagen sie über Lat und über Uzza und Menat? Ja, was sagen sie über diese Statuen, diese falschen Gottheiten, die man vor dem Islam auf der arabischen Halbinsel angebetet hat? Schaut zum Beispiel, Al-Lat. Ja, Al-Lat, den haben sogar Römer angebetet. La haula wa la quwwata illa billah. Ja? Sogar Römer haben ihn angebetet. Allahu Akbar. Ja? Mehr als 500 Jahre gab es Lat vor Christus, vor Jesus. Ja? Gab es Lat in Syrien. Und die Leute haben ihn angebetet. Das sind schon interessant. Für mich ist das sehr interessant. Ja? Wie dieser Satanismus, Schirki-Satanismus, wie er sich verbreitet und auf welche Art und Weise, wenn man die Geschichte kennt, wenn man die Religionen kennt, ja, oder die verschiedensten Sekten bei verschiedenen Religionen, wird man auch in unserer Zeit leicht unterscheiden können. Ja. Viele Leute kommen jetzt und sagen, ja, es gibt, nicht alle Christen sind gleich. Ja. Es gibt Christen, die sind so, die sind mit den Muslimen urgut. Ja. Es gibt Christen, die sind so, die sind so, die sind so. La haula wa la quwwata illa billah. Oder es gibt jüdische Sekten. Es gibt solche ultraorthodoxe, es gibt die Liberalen, es gibt solche. Ja? Und er lässt sich vom Fernsehen betrügen, subhanallah, von den Medien. Anstatt, dass er in die Geschichte guckt, ja? Wie haben früher Christen und Juden miteinander gelebt. Wie die Juden überall vertrieben worden sind. Aus Babylon, aus Irak, Palästina, Syrien. Die Christen haben ihnen nirgends erlaubt, dass sie leben. Sie haben sie durch die Geschichte immer und überall vertrieben. Ja? Haben sie niedergeschlachtet. Spanien haben sie gesäubert von den Juden. Ja? In unserer Zeit, dann, wenn du guckst und sagst, wie kommt es, dass sie sich verbündet haben gegen Muslime? Wie kommt das? Ja? Wenn man viel liest, inshallah ta'ala, wird man die Lage gut verstehen können. Ja? Aber du brauchst nur einen Hadith. Ja? Al-Kufru Millatun Wahida. Und dann ist dir alles klar und deutlich. Der Kufr ist eine Mille, eine Umma. Deswegen, ja, falls du da scheiterst, ja, beim Studieren und Lesen dieser, wenn du da scheiterst und sagst, dann hast du da genug Al-Kufr Millat und Wahida. Die Kuffar sind eine Umma. Halas, da wirst du inshallah ta'ala nicht scheitern. Ja, dann wird dir alles klar sein. Imam al-Shawkani, jeder von euch hat gehört von Imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala. Aywa, er hat ein Buch geschrieben, Al-Sawarimu. Al-Sawarimu al-Haddad al-Qati'i li alaiki maqalati arbab al-Ittihad. Das bedeutet, also direkt übersetzt, scharfe Schwerter, die Aussagen der Arbab al-Ittihad auseinanderschneiden. Arbab al-Ittihad sind die Leute, die in den Ittihad glauben. Aqidatu, Ittihad, Wahdatul Wujud. Ittihad kommt von Wahid. Ittihad, direkt übersetzt, bedeutet sich was? Vereinigen, vereinen. Arbabul Ittihad, die über den Ittihad sprechen oder den Ittihad, was? Bezeugen. Vereinen bedeutet Ittihad oder Aqidatu Wahdatil Wujud. Wahdatil Wujud bedeutet, dass sich Allah mit den Geschöpfen verkörpert hat. Ja? Allah und die Geschöpfe sind eins. Das ist die Aqida aller Sufis in unserer Zeit. Ja? Wo ist Allah? Überall. Das sagen die Kuffar, die Sufis. Ja? Wer ist Allah? Allah ist alles. Wo ist Allah? Überall. Ja? Weil man sie bei diesem Kuffer erwischt hat. Bei allen islamischen Gelehrten. Es gibt keinen, der sagt, das ist erlaubt. Alle sagen, das ist Kuffer. Wer das sagt, der Schwert ist für ihn genug. Ja? Was haben sie gemacht? Sie haben in unserer Zeit eine neue Sache erfunden. Sie haben gesagt, Allah ist nirgends. Er ist ohne Platz. Allah existiert ohne Platz und Zeit und Ort und ja, das, was, und er hat keine Eigenschaften. Das, was keine Eigenschaften hat. Ja, und es ist nirgends. Was ist das? Es ist nichts. Das bedeutet, Allah gibt es nicht. Nach Aqida dieser Käferer. La hawla wa la quwwata illa billah. Ja? Die haben sogar ihren eigenen Raum im Paltalk. Wie heißt dieser Raum? Allah existiert ohne Platz und ohne Zeit oder irgendwie so. Ja? Und da Diskussion mit Leuten, die glauben, sie wollen also die Religion verteidigen und Aqida verteidigen und sowas. Sie verschwenden nur Zeit mit einer Gruppe. Ja? Und weiß Gott, wer hinter dieser Sache sitzt. Weiß Gott, vielleicht ist ein Priester oder der Papst höchstpersönlich dahinter. Gestern habe ich eine Nachricht gelesen, subhanallah, die war für mich extrem lustig, Allahu Akbar. Extrem lustig. Ihr wisst ja, die griechischen Orthodoxen, na, sie sind das gleiche wie die serbischen Orthodoxen. Na? Also christliche Orthodoxen. Die griechische Kirche und die serbische Orthodoxen und die russische, das ist fast das gleiche. Na? Sie haben nur ein paar andere Heilige. Serben haben zum Beispiel einen heiligen Sava und die Griechen haben ihn wahrscheinlich nicht. Die Griechen haben irgendeinen, keine Ahnung, Konfuzius oder was weiß ich, irgendeinen anderen. Al-Muhim Barakalafikum. Ein griechischer Priester mit so einem Bart in der Kirche, bei der Arbeit, bei dieser, wie nennt man diese Arbeit, was weiß ich was, diese ganzen Zeremonien, sein Handy beginnt zu läuten mit der Melodie von Prodigy. Ja? Diese Gruppe, es gibt so eine Gruppe, die heißen Prodigy. Ich kenne sie aus der Jahiliyyah, aus den 90er Jahren war sie sehr populär. In unserer Zeit weiß ich nicht, ob es die gibt. Gibt es Prodigy noch immer? Das sind diese Shayatin, die haben überall so viele Piercing und Haare nach oben. Das sind Satanisten. Und man weiß, dass die Satanisten sind. Ja? Was sagt dieser Priester? Ja, schaltet schon sein Handy. Das ist noch extrem dazu ein perverses Lied. Ja? Extrem brutal. Ja? Er hat später gesagt, ja, ich höre in meiner Freizeit gerne Prodigy. Unglaublich, eine Satanistengruppe. Eine Satanistengruppe hört er gerne. La haula wa la quwwata illa billah. Noch dazu, wenn man viele dieser Prodigy-Lieder, wenn man sie verkehrt hört, ja, sind das lateinische Ausdrücke, Wörter, mit denen man den Luzifer, den verfluchten Teufel, ruft. Hasbunallah, ein Priester. Ja, was willst du dann noch? Hasbunallah, wa ni'mal wakeel. Ja, und wie die Leute darauf reagieren, es gibt so verschiedene Kommentare darüber, die sagen, wo ist das Problem und so. Ist ja ein normaler Mensch, ist ein Priester in der Kirche, wenn er draußen ist, lebt ein normales Leben. So ist die Religion. Wenn du in der Kirche bist, machst du so, du bist so, ja. Ja. Sobald du rausgehst, du darfst machen, was du willst. Und das ist das Problem der vielen, die sich zum Islam bekennen. Wenn er in der Moschee ist, dann ist er brav, er sitzt, hört, macht so, mashallah, macht Zikr, subhanallah, er nimmt Koran, er liest, er ist so, mashallah, du glaubst, er ist ein Melek. Ja? Aber sobald er aus der Moschee rausgeht, ist er der größte Scheitan. Er macht alles, er trinkt, er raucht, er hat, was weiß ich, Beziehungen mit Mädchen. Ja? Er macht alle Harame, die es gibt. Aber wenn er in der Moschee ist, mashallah, ist so, mashallah, tebarakallah. Das ist das Problem, dass die Leute ihnen, von sobald, wie viele Kinder kenne ich, wallahi, ihre Eltern haben sie kaputt gemacht. Vielleicht ist ein Vater Analphabet. Vielleicht ist ein Vater, hält nicht viel von Wissen, von Ilm. Ja, er will, arbeitet, Baustelle, dies, das, verstehen wir. Aber dass er seinem Sohn sagt, na, Sohn, vertiefe dich nicht zu sehr. Er sieht, sein Sohn beginnt in die Moschee zu gehen, beginnt langsam erwachsen zu werden. Ja? Ihn als Muslim, er spricht über Angelegenheiten, die ihn was interessieren. Es wird bald Ramadan sein, wie werde ich das kombinieren, in die Schule gehen, in meiner Klasse sind meistens Christen oder Atheisten oder was weiß ich was war. Ja? Es kommt Ramadan, wie soll ich das kombinieren? Und so, er sucht bei den Multesimin, die sich an Koran und Sunna halten, in der Moschee und so. Er bekommt bestimmte Fragen. Wenn er nach Hause kommt, sein Vater sagt ihm, ja, du gehst in die Schule, du musst nicht fasten. Subhanallah. Anstatt, dass sein Vater ihn aufbaut, dass er ihm sagt, du bist ein Muslim. Dass du und du unter Kuffar lebst. Allah wollte es so, subhanahu wa ta'ala. Ja? Sie haben ihre Religion und sie können mit ihrer Religion machen, was sie wollen. Sie können sich an die Religion halten, wenn sie wollen. Sie können solche kleinen Käppchen tragen, wenn sie wollen. Wenn sie nicht wollen, müssen sie. Das ist ihre Sache. Wenn sie Koteletten tragen wollen, so lange, weißt du, so diese Lockenkoteletten, können sie machen. Das ist ihre Sache. Wenn sie das nicht wollen, ist. Aber du bist ein Muslim. Und du wirst vor Allah stehen. Und du wirst, anstatt dass er ihn aufbaut, dass er sagt, na, halte dich an diese Leute aus der Moschee. Halte dich. Vielleicht ist dein Vater schwach. Vielleicht ist er. Aber, ja, dass er ihn unterstützt, Allahu Akbar. Aber er will seine Schwäche nicht zugeben. Er will nicht zugeben, dass er ein Versager ist und sagt, na, vertiefe dich nicht zu sehr in dieser Sache. Na, du kannst schon gehen. Du darfst schon. Anstatt dass er ihm erklärt, halal und haram. Mach das nicht. Das ist haram. Geh nicht auf solchen Orten. Geh nicht dort. Das ist Kaffeehaus, Disco. Geh nicht dort. Das ist böse. Ja? Nein, was er sagt. Ne? Und so macht er sein Kind kaputt. Und dann morgen, wenn er groß wird, sein Kind, ja, er wird sehen, dass er versagt hat. Was soll ich jetzt machen? Ich will ihn in die Moschee bringen. Ah, jetzt ist es schon zu spät. Er will nicht in die Moschee. Er hat sich jetzt seine Freundschaft, seine Freunde gefunden draußen, in Kaffeehäusern, in diesem Kö nennt man das, ja? Im Kö, im, was weiß ich, dort hat er seine Freunde. Seine Freunde in der Moschee. Du bist schuld, dass er sie verlassen hat. Ja? Anstatt dass du ihm sagst, halte dich an die. Halte dich an die. Du wirst vielleicht Probleme bekommen im Leben. Aber das Leben ist ein Problem. Ja? Läuft im Leben alles glatt? Nein, Allah, läuft nicht. Ja? Aber wenn du fi sabilillah bist, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Das ist das, was wichtig ist. Dass du fi sabilillah bist, du lebst nach Koran und Sunnah. Das ist das, was zählt. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ganz besonders, du als Muslim, guck, wer waren deine Vorfahren? Wie haben die gelebt? Ja? Egal was war, sie haben jede Problematik, Alhamdulillah, bis Ende geschafft. Und wenn du es nicht schaffst, du wirst morgen krank und stirbst. Also bekommst Krebs, Lungenkrebs oder irgendein Tumor und du stirbst. Und die Muslime baden dich und beten dir Janaza, begraben dich und das war's. Ja? Damit beginnt dein wahres Leben. Du kommst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Du lebst, du wirst wieder leben und du wirst vor Allah stehen. Entweder als ein wahrhafter, ein echter Mann, einer, der nie jemandem etwas zuleide getan hat. Einer, der Allah respektiert hat und seine Befehle respektiert hat. Ja? Allahs Worte waren für ihn heilig. Die Aussagen des Propheten a.s. waren für ihn heilig, unantastbar. Sallallahu alaihi wasallam. Das, was der Prophet sagt, das ist das, was zählt. Das, was die Menschen sagen. Ich kann es machen, wenn ich nicht will, kann ich, muss ich nicht. Ist wurscht. Ja? Aber das, was der Prophet sagt, das ist Nummer eins. Immer und überall. Ja? Ich kann mein Leben jetzt nicht kombinieren mit der Sunna des Propheten. Das Leben ist anders. Wir leben jetzt hier und ich muss. Nein, nein, nein, nein. Du lebst nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Welt kombinierst du oder stellst sie der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ein. Und nicht, dass du dein Leben einstellst. Wie viele Leute, subhanallah, ein Bruder erzählt mir, er sagt, weißt du, es ist viel besser, dass man die Kinder, das ist seine Meinung. Ja? Und seine Meinung hat er mit bestimmten Beweisen versucht zu argumentieren, zu stärken. Ja? Und er sagt, als meine Kinder ja, in einer österreichischen Schule waren, wo nur österreichische Kinder waren, waren meine Kinder, mashallah, sehr gut, subhanallah. Weil sie hatten noch ein bisschen von diesem Stolz. Ja? Er geht absichtlich mit kurzen Hosen in die Schule. Absichtlich. Die Kinder sagen, wieso sind deine... Das ist Islam. Ja? Männer müssen ihre Hosen kürzen. Ja? Weil er von klein aus, er ist 6, 8, 7, 8, 9, 10, er will ein Mann sein. Sag ihm, du Rotzbur, خلاص du hast ihn verletzt. Du sagst, schau, du kleines Kind, du hast ihn verletzt. Er will, dass man ihn wie einen Mann behandelt. Dann sagst du ihm, du musst deine Hosen kürzen. Der Prophet hat das befohlen. Er sagt, meine Kinder haben breite Hosen, ja, wie diese afghanischen Hosen über die Knöchel. Sie haben sie so in die Schule getragen. Und haben dort immer, sie haben gebetet. Wenn Gebet ist, er kommt und betet alleine. Die Kinder machen, er diskutiert mit ihnen und so. Aber er war, subhanallah, sehr gut. Er sagt, was habe ich gemacht? Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mein Kind genommen und habe ihn in eine arabische Schule eingeschrieben, wo alles muslimische Kinder sind. Ja? Alles muslimische Kinder. Dann hat er, das sind ja Muslime, mit denen kannst du ja nicht diskutieren. Egal was du sagst, ich bin ein Muslim. Ja? Und er wird dich auch nicht attackieren wegen deinem Gebet oder wegen deinem Fasten, weil er betet auch und fastet auch. Aber da kommt auf eine kluge Art und Weise die Mode. Alle tragen enge Jeans, diese schwulen Hosen. Ja? Musst du auch. Dann beginnt er auch, weißt du, dann Frisuren so oben oder da oder dorthin. Ja? Allahu Musta'an. Ehrlich gesagt, diese bei den Jugendlichen sind tschetschenische Frisuren am normalsten. Ja? Einfach nach vorne, einfach fertig. Das war's. Ja? Okay, obwohl es ist. Es gibt Überlieferungen, in denen es verboten ist, dass man die Haare nach vorne so gibt. Ja? Dass man die Haare so nach vorne, absichtlich nach vorne gibt. Ja? Ja? Verstehst du mich, Barakallahu? Man sollte die Haare nach hinten geben oder auf die Seite, oder? Aber nicht so nach vorne, dass sie nach vorne in die Augen gehen. Das ist jetzt ein anderes Thema, inshallah. Darüber reden wir ein anderes Mal. Er sagt mit diesen Kindern, die Mädchen, ja, mit Schminke hin und her, Kopftuch. Nicht so einfach, so schlicht und einfach, dass du eine Abaya trägst und ein Tuch. Nein, das muss ein bisschen cooler sein. So irgendwelche Pyramiden bauen auf dem Kopf, Eiffelturm hier und dann so und dann rot und dann lila und dann rosa und dann dies und dann so hier so ein Buckel. Ja? Genau dieser Buckel ist Haram. Ja? Und genau den erwähnt der Professor in den Hadithen. Über Frauen, die werden ein Buckel hier tragen wie Kamelhöcker, ja, subhanallah, und so weiter und so weiter. Und dann, gestern hat sie Abaya getragen, weil in vielen österreichischen Schulen, ja, die Kinder werden nicht diskriminiert, ja, sogar die Lehrerinnen und die Lehrer selbst, ja, sie sind, alhamdulillah, auf einem besseren Niveau als vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Das ist eine Religion, ganz besonders, wenn der Vater kommt. Es gibt viele, viele Eltern, zum Beispiel hier, ihre Kinder gehen in ein österreichisches Gymnasium. Er sagt, ich bin gegangen, habe gesagt, meine Kinder wollen beten. Die Direktorin sagt, nein, sie auf jeden Fall. Das ist eine, ich begrüße das, Religionsfreiheit. Jeder darf, er kann sein Gebetsteppich bringen, kann beten, wird dafür extra Pause bekommen. Kein Problem. Das, was für uns wichtig ist, dass er in der Schule lernt und dass er keine Probleme macht. Dass du niemanden aufs Auge haust oder jemandem das Handy stellst. Ja? Aber genau das. Ja? Ein muslimisches Kind will nicht beten. Aber dafür will er was? Dafür will er seinem österreichischen Schulkollegen das Handy brauchen. Und dann ist ja kein Wunder. Es gibt keine Terbiye. Von wem hat er das gelernt? Diese Liebe nach Handys, Liebe nach Dunya, von seinem Vater, der 3 Schichten arbeitet. Und in die Moschee geht er nur freitags. Ja? Er hat mit der Moschee, subhanallah, nichts zu tun. Ja? Nur Christen gehen sonntags in die Kirche. Und Muslime gehen freitags in die Moschee? Na, wallahi, das ist der größte Party. Christen können in die Kirche gehen, wann immer sie wollen. Das ist ihr Land. Ja? Aber die Muslime müssten 5-mal am Tag beten in die Moschee, wenn sie Ersan hören. Wenn sie nicht hören, dann so viel sie können. Dass 5 Tage vergehen, du gehst kein einziges Mal in die Moschee. Das ist schon, ehrlich gesagt, das ist für mich ein Zeichen. Allahu Musta'an. Oder ich sage lieber nichts. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ja? Und wenn er freitags zu Jumma kommt, wie kommt er? Ja? Er kommt am Ende von Khutbah. Oder wenn die Khutbah 5 Minuten länger ist, du siehst ihn, er beginnt hinten zu zappeln, sein Handy, er schreibt, er hört überhaupt nicht den Imam, was er sagt. Er schreibt SMS und dann das Gebet, Assalamu alaikum, er ist schon, hat seine Schuhe an. Und rennt raus. Rennt der Dunya nach. Ja? Das kommt davon, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ha? Allahu Akbar. Die islamischen Gelehrten sind sich einig. Ha? Dass Ahkam, die klar und deutlich sind, allgemein bekannte Ehkam, die Allah subhanahu wa ta'ala vorgeschrieben hat. Ja? Wer sie verleugnet, dass ein Kafir ist bei den islamischen Gelehrten. Bei dieser Sache gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Ja? Und ich sage allgemein. Ja? Die Leute, über die wir hier sprechen, sie verleugnen allgemein bekannte Sachen und dazu kommen wir, inshallah. Imam Shawkani hat dieses Buch geschrieben, also scharfe Schwerter, ja? die Aussagen der Erbabul Ittihad auseinanderschneiden. Die an Akidatu Wihdatil Wujud glauben. Wihdatil Wujud bedeutet, Allah hat sich mit den Geschöpfen verkörpert. Frag die Sufis, wo ist Allah? Überall. Wer so etwas sagt, ist ein Kafir. Allah subhanahu wa ta'ala ist hoch über seinen Thron. Ha? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über sein Erheben über seinen Thron? Und dass er über den Thron ist. Ha? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran? Wer kennt eine Aya? Es gibt viele. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Zum Beispiel. Ha? Der Gnädige hat sich über seinen Thron erhoben. Ha? Wenn jemand, interessant, dass genau diese Sekte, diese Käfer, die sagen, Allah ist überall, wenn er ein gewaltiges Problem bekommt, macht er so, oder er macht so, ja Allah, er ruft Allah subhanahu wa ta'ala und guckt nach oben, er guckt nach oben, er guckt nicht überall oder da oder in seiner Tasche, da, wer macht das? Hallaj, Mansur al-Hallaj, über den werden wir sprechen, auf jeden Fall Imam Shawkani in diesem Buch über die Sufis. Dieses Buch ist gewidmet gegen die Sufis. Da er redet ganz besonders, also was ist die Akida von Ahl Sunnah wal Jama'a und was die Ulema von Ahl Sunnah wal Jama'a über die Sufis sagen. Was sie sagen zum Beispiel über das Buch von Ibn Arabi. Ja, welches ist das? Zwei berühmte Bücher. Die berühmtesten von ihm. Angenommen bei allen Sufis. Nicht, dass jemand kommt und sagt, nein, unsere Sufis haben diese Bücher nicht. Fususul Hikam und Futuhatul Mekkiye. Diese zwei Bücher, in denen er klar und deutlich Aqidatu Wahdatul Wujud erwähnt, also Hulul, Aqidatu Ittihad, dass Allah sich mit den Menschen verkörpert hat. Oder Ittihad, wir sagen Tawhid. Was bedeutet Tawhid? Kommt auch von Wahid. Einzigartigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Seine Einzigartigkeit. Dass er eins ist und einzigartig in seinen Namen und Eigenschaften, in seiner Herrschaft der Baraka wa ta'ala, also in seinen Taten und in der Ibadah, unserer Ibadah ihm gegenüber. Ja? Nur er ist anbetungswürdig, subhanahu wa ta'ala. Ja? Allah ist einer. Aber die Sufis, ja, Ibn Arabi und ihm ähnliche Kafira, Ibn Arabi ist Kafir bei allen islamischen Gelehrten. Dass jemand nicht kommt und sagt, ja, mein Hoja sagt, im Arabi ist ein großer Scheich. Sagen wir, dein Hoja ist ein Psychopath. Er braucht eine Zwangsjacke. Und ab mit ihm. In eine Irrenanstalt. Hopp. Yalla. Was? Er sagt, im Arabi ist ein großer Scheich. Weg mit ihm. In die Klapsmühle. Allahu Akbar. Ha? Die sagen, Allah ist einer. Ha? Was bedeutet bei denen, Allah ist einer? Tauhid oder Ittihad? Wahdatul Wujud, sie sagen, Allah ist einer. Es gibt nichts außer Allah. Alles ist Allah. Ja? Sonne, Sterne, Universum, Menschen, Tiere, Pflanzen, Erde, Luft. Es gibt nur Allah. Ja? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Deswegen werden wir sehen, zum Beispiel Ibn Arabi behauptet, diese Mushrikin, die Lat und Uzza und Menat angebetet haben, sie haben in Wirklichkeit Allah angebetet. Weil es gibt nichts anderes außer Allah. Ja? Du rufst Allah, du machst Dua zu Allah. Es gibt nichts anderes außer Allah. Das ist die schlimmste Akida der Kuffar. Das ist der Kuffar, man nennt sie diese Mensch, Naturreligion oder was weiß ich was. Ja? Buddhisten und Hinduisten und was weiß ich was. La haula wa la quwwata illa billah. Also wie gesagt, er redet hier über Ibn Arabi und über seine Bücher. Ja? Er redet auch über das Buch Insan und Kamil von Abdul Karim al-Jaili. Und er redet von einem Sheikh namens Al-Farid. Er hat ein Buch geschrieben, Al-Qasida al-Ta'iyya. Ja? Eine berühmte Qasida bei den Sufis. Ja? Ein berühmtes Buch. Auf jeden Fall, Imam Shawkani erwähnt einige Gedichte darüber und redet über diesen Muhyiddin, Ibn Arabi und über Hallaj und über diesen Farid, der seine Aqida, also diese Qasida Ta'iyya geschrieben hat und so weiter und so weiter. Am Ende sagt er, wenn das weißt, was diese Shuyukh, diese Ulema der Sufis sagen, ja, und von ihnen überliefert wird, wenn das wahr ist, ja, die islamischen Gelehrten haben sie zu Kuffar erklärt und haben vorgeschrieben, dass denen mit einem Schwerschlag, ja, gerichtet wird. Mansur Hallaj, einer der größten Ulema der Sufis, was ist mit ihm passiert? Ja, das ist derjenige, der sagt, Allah ist in meinem, unter meinem Umhang. Ja, Allah ist unter meinem Umhang. Und Ibn Arabi, dieser große Alim der Sufis, was sagt er? Ja, er sagt, wer ist der Befehlgeber? Und wer ist der, der die Befehle befolgt? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wer ist Allah, der Befehle gibt? Und ich weiß nicht, wer ist der Diener, der Knecht, der diese Befehle befolgt? Ich weiß es nicht. Das ist das Gleiche. Verstehst du mich? Barakallahu fikum. Auf jeden Fall, Hallaj wurde hingerichtet. Ja? Hallaj wurde von dem Halifen hingerichtet. Yawmul Eid. Yawmul Eid, alle haben ihre Schafe geschlachtet. Hallaj wurde als Kurban geschlachtet und aufgehängt in Bagdad, dass alle ihn sehen können. La hawla wa la quwwata illa billah. Dann sagt Imam al-Shawkani, auf der Dunya gibt es keinen Kufr, wenn das, was eben Arabi und Hallaj, also ganz besonders eben Arabi, weil Fusus al-Hikam ist und Futuhat al-Makkiyya ist bei den Sufis das beste Buch. Ja? Wenn das kein Kufr ist, dann gibt es auf der Dunya keinen Kufr. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa, jetzt kommen wir zu Abu al-Hassan al-Ash'ari, was er über die Sufis sagt. Er sagt, rahimahullah ta'ala, unter den Sufis gibt es einen Mann namens Abu Shu'aib. Ja? Dieser Abu Shu'aib glaubt, er wäre Allah selbst. Ja? Er wäre Gott selbst, wa yazim billah. Und er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala freut sich, wenn die Menschen seiner Awliya gehorchen. Und er ist traurig, wenn die Menschen seiner Awliya, wenn sie sich seiner Awliya widersetzen. Ja? Zum Beispiel, du hast jetzt irgendeinen Sheikh bei irgendeine sufische Tarifa. Ja? Irgendeine Auslegung des Sufismus. Und der Wali. Du willst ihm nicht gehorchen, weil er ist ein Mensch, oder nicht? Er ist ein Mensch. Er bringt Beweise aus Koran und Sunna. Du wirst natürlich gehorchen. Aber nicht ihm als Mensch, sondern du gehorchst Allah und seinen Propheten. Ja? Aber jemand kommt aus seinem Gehirn selbst, irgendwas aus seinem Gehirn kommt und sagt, ja, wir werden jetzt nicht mehr fünfmal am Tag beten, wir beten ab jetzt sechsmal am Tag. Du wirst sagen, was? Das gibt es nicht im Islam. Er sagt, nein, Allah hat mir offenbart, wir beten jetzt sechs, ich habe im Traum gesehen, sechsmal am Tag. So machen das die Sufis. Ja? Sechsmal am Tag. Wenn du ihm gehorchst in dieser Angelegenheit, was ist dann mit dir? Ja? Shirk Habibi, Barakallahu Fik. Hasbunallahu wa ni'mal Wakil. Hasbunallahu wa ni'mal Wakil. Okay, das haben wir erwähnt, ja, dass sie glauben, wenn man eine bestimmte Daraja erreicht hat, eine bestimmte Stufe, und beweisen mit der Aya, wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, und bete deinen Herrn an, bis dir der Yaqin kommt. Gewissheit kommt. Sie sagen Gewissheit, du musst eine bestimmte Daraja erreichen und dann musst du Allah nicht mehr anbeten. Ja? Nawaqid al-Islam al-Ashara, die 10 Taten, die aus dem Islam rausfliegen. Es gibt ein Naqid, wie lautet dieser Naqid, der diese Sache anspricht? Und wieso hat sich Sheikh al-Islam so sehr potenziert? Wegen wem? Wegen dieser Sorte von Menschen. Das ist derjenige, der glaubt. Ja? Derjenige, der glaubt. Es gibt Menschen, die diese Scharia nicht zutrifft. Sie können aus dieser Scharia rausgehen und sie müssen diese Scharia nicht befolgen, wie Hidr die Scharia von Musa nicht befolgen musste. Kennen wir diesen Nachricht? Wir kennen diesen Nachricht. Eine Tat, die aus dem Islam rausbringt. Wenn du glaubst, alle Menschen müssen die Scharia befolgen, aber es gibt bestimmte Leute, die sind über dem. Die stehen über der Scharia. Bestimmte Imame oder bestimmte Ulema oder bestimmte Awliya, sie müssen das Gesetz Allahs nicht befolgen. Ja? Wie Imam Fulani oder Imam oder Wali so und so. Wer so etwas glaubt, ist was? Kafirun bil ijma, ein Kafir bei allen islamischen Gelehrten. Ja? Und das, wenn sie sagen, Hidr musste nicht die Scharia befolgen. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Hidr musste nicht die Scharia von Musa befolgen. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam über diese Angelegenheit? Wallahi, ja? Wenn Musa leben würde, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn Musa leben würde, er hätte keine andere Wahl, außer mir zu folgen, mich zu befolgen, mir zu gehorchen und dem Gesetz, was Allah mir offenbart hat, sich zu unterwerfen. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Musa müsste das Gesetz von Mohammed a.s. befolgen und dein Wali muss das nicht machen. Dein Hodja muss das nicht machen. Ja? Für ihn gibt es nicht mehr Halal und Haram. Er darf alles machen, was er will. Deswegen also erwähnt Abu Hassan al-Ash'ari, er sagt, im Nisaq gibt es einen, oder einige Leute, sie sagen, sie müssen keine Ibadah mehr machen. Ja? Sie haben die Ibadah, mit der Ibadah haben sie eine Deraja erreicht. Ja? Sie müssten keine Ibadat machen und alles wurde ihnen halal aus Sachen wie zum Beispiel Sina und so weiter und so weiter. Manche von ihnen glauben, sie könnten Allah sehen und sie gucken ins Paradies rein, ja, und sie trinken das Wasser aus Jannah und essen die Früchte aus Jannah und sie umarmen die Hurul Ain. Ja. Es gibt manche Sufis, die das behaupten, dass sie Hurul Ain umarmen. Ja. Allah mustan. Oder ich habe gestern von Hurul Ain geträumt. Ja. Und ich habe, was für Hurul Ain? Du hast Shayatin geträumt. Ja. Oder Shaitanat. Ja. Subhanallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahu mustan. طيب dann Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Ja. Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, jeder von euch kennt Hafiz ibn Hajar. Ibn Hajar hat was geschrieben? Welches Buch? Ja? Fathul Bari. Ja? Sharh Sahih al-Bukhari. Er sagt, rahimahullah, er überliefert von Imam al-Qurtubi. Imam al-Qurtubi, ist das ein berühmter Name oder? Keiner kennt Imam al-Qurtubi, al-Mufassir. Ja? Tafsir von Imam al-Qurtubi. Es gibt niemanden, der das nicht kennt. Der es nicht kennt, das ist ein Beweis, dass er keine Ahnung von Tafsir hat. Aber nicht so wichtig. Ja? Imam al-Qurtubi sagt, was es diese Bid'ah angeht, die Sufis eingeführt haben, das ist eine Angelegenheit. Ja? Es gibt keine Meinungsverschiedenheit, dass diese Sachen haram sind. Keine Meinungsverschiedenheit bei den islamischen Gelehrten, dass diese Sachen haram sind. Nimm einen Gelehrten, einen Alim, der Koran und Sunna kennt und versteht. Und fragen, wie ist das mit dem Drehen im Kreis? Ja? Ist das halal oder haram? Die werden sagen, das ist haram auf jeden Fall. Ja? Wie ist das mit dem Trommelschlagen und Singen und Tanzen im Kreis? Ja? Habt ihr gesehen, die Sufis in Syrien zum Beispiel, wie sie herumhüpfen? Ja? Oder zum Beispiel in Ägypten. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ja? Sogar eine Moderatorin mit Kopftuch ist gekommen und fragt den Sheikh von dieser Sekte. Ja? Die rufen in ihrer Dua Ahmed al-Rifai. Ja? Die rufen in Dua Ahmed al-Rifai. Musik und Ace mit so einer, wie sagt man das? Wie nennt man dieses Instrument? Violine. Mit Violine und ja? So ein Masri. Ja? Und die tanzen unten im Kreis und drehen sich Männer und Frauen zusammen und feiern Geburtstag von Ahmed al-Rifai. Und diese Moderatorin sagt zu ihm, das ist schon komisch, wir kennen also Maulid, Ihtifal und Maulid, dass Männer und Frauen getrennt tanzen. Ja? Aber dass sie jetzt gemeinsam tanzen, er sagt, nein, warte, die Männer und Frauen, die sich hier versammelt haben, um Geburtstag von Ahmed al-Rifai zu feiern, Maulid von Imam Ahmed al-Rifai zu feiern, was für ein Schwachsinn. Ja? Und dieses Gesang und Tanz und sowas, sie sind hier nicht gekommen mit ihren Körpern. Ja, sondern das ist eine Sache, also Ruhi, die sind gekommen mit ihren Seelen und haben sich, ja, Allahu mustan, unglaublich. Ja? Und dann fragt man anderen Schuhe, sie sagen, das ist der größte Party, den es gibt. Ja? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Oder fragen die Ulema, was ist der islamische Hukum von denen, die sich durchstechen mit den Nadeln? Ja? Oder die sich Messer in den Kopf bohren? Ja? Was ist der Hukum von denen, die sich den Bart rasieren, aber sich die Haare lang wachsen lassen und den Schnurrbart? Ja? Die Qadiri aus Irak. Was ist das? Was ist der Hukum? Ja? Ihr habt sie gesehen, oder nicht? Die Qadiri habt ihr gesehen. Wir sind nicht so, nehmen Anklammern mit den Armen und mit den Haaren so nach vorne, wie diese Metallica. Rauf und runter und rum, dumm, dumm, dumm. Und ein Scheich geht im Kreis und macht so. Was ist der Hukm im Islam über diese Sache? Deswegen das, was wichtig ist, bei den Sufis ist, weit weg von Buch, weit weg von Koran, von Tafsir, von Hadith, weit weg von Sahih al-Bukhari. Zum Beispiel jetzt. Bei den Sufis ist Bukhari ein Fremdwort. Aber bei den Shayatin, wie zum Beispiel der Nachbar oder andere, sie kommen, der Nachbar, aywa, Shaitan, Iblis, Kabir. Sie kommen und sagen, es gibt Hadithe, viele Hadithe bei Sahih al-Bukhari sind da'if. Warum, dass du Sahih al-Bukhari in Frage bist? Das ist da'if. Da gibt es viele Fehler. Das haben Menschen geschrieben. Sahih Muslim. Das haben Menschen, die das gibt es viele Hadithe, die sind falsch. Warum? Dass nichts bleibt, bei, dass keine Sache bleiben kann, an die du dich festhalten kannst. Nicht einmal Koran. Wenn du irgendeine Eier sagst aus dem Koran, der sagt, warte mal, es gibt Tafsir. Tafsir von dieser Eier. Wer kennt sie? Wer kennt diesen Tafsir? Ibn Kathir? Imam Tabari? Imam Qurtubi? Wer? Nein, wir haben unseren Imam. Irgendein Name ist nicht einmal arabischer Name. Keine Ahnung, du kannst ihn gar nicht aussprechen. Sagst du, wer ist dieser Imam? Wo ist er? Wo ist dieser Imam? Allah Akbar, aus Tokio? Wer ist dieser Imam? Er sagt, na, das ist ein großer Imam aus Persien, Allahu Akbar. Was ist das für ein Imam, den keiner kennt? Aber wenn du sagst, Imam Tabari oder Imam Qurtubi, jeder kennt ihn, oder nicht? La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu musta'an. Auf jeden Fall, Imam Ibn Hajar, das erwähnen wir noch in der Höhe auf. Er sagt, Seelen, dessen, also Menschen, dessen Seelen mit dieser Ekstase betrunken worden sind. Sufis benehmen sich wie Betrunkene. Bei ihren Zikr, die sitzen, schalten das Licht aus. Einer von den Brüdern, ich weiß nicht, wer das war, irgendein Gebet, er hat Angst gehabt, dass er es nicht verspätet. Irgendwo hier in Wien war das. Er hat Angst gehabt, dass er nicht verspätet, dass er sich nicht verspätet. Er sagt, ich bin reingekommen, ich wollte schnell das Gebet beten, wisst ihr. Und ich habe das Licht eingeschalten auf einmal. Die Moschee war voll. Aufschalten, schalt sofort aus. Die haben drinnen irgendwelche Bewegungen gemacht in der Dunkelheit. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Imam Ibn Hajar also sagt, viele dieser betrunkenen Seelen, die sich mit ihrer Ekstase betrunken haben, oder berauscht sind, oder wie man das auch immer sagt, sie tun welche Sachen, sie glauben, das wären gute Taten. Aber in Wirklichkeit, sie benehmen sich oder ähneln oder nachahmen den richtigen Kuffar bei diesen Angelegenheiten. Gibt es irgendeine Ibada, dass du so machst? Im Islam? Bei den Sufis gibt es. Bei wem gibt es noch so etwas? Die Juden. Bei den Juden, die machen so. Wenn du es so nicht machst, ist nicht gut, musst du machen bei der Mauer. Subhanallah. Und andere Angelegenheiten, im Kreis drehen, herumhüpfen, sich einen Affen, wie ein Affe, Subhanallah, einen Affen machst du aus dir, Hasbunallahu. Wir nehmen wirklich, inshallah ta'ala, wir werden schauen, dass einer der Brüder, der Laptop hat, dass er uns einmal dieses Video bringt. Wir haben das einmal gezeigt, wie sie herumtatzen, wie sie sich im Kreis drehen, wie sie sich durchstechen und so weiter. Barakallahu fikum.